Gedanke. Ein Mensch, der alles mit Kraft getan hat, versagt irgendwann. Das mag hart klingen, aber ihm wird es an der erforderlichen Gabe zur Variation fehlen. Da haben wir von allem abgelassen. Wir haben nicht länger an uns gezerrt. Ein Friede wird auf diese Weise wahr.